warm wird mir jedes Mal. Ich liebe es, mit dir Liebe zu machen. Ah ja? Ja, ich liebe es. Aber weißt du, was ich am meisten liebe? Weißt du, was ich am meisten liebe? Nein. Hast du meine Socken gesehen? Wenn du länger neben mir liegen bleibst, nach der Liebe. Meistens tust du das nicht, du ziehst dich immer zurück. Ich? Ja, du. Du hast es immer eilig. Warum sagst du das? Zum Beispiel jetzt, du musst weg. Irre ich mich? Ich bin spät dran, Alice. Es tut mir leid. Das ist eine wichtige Sitzung. Ich weiß. Und sonst, wie geht's deinem Mann? Wie geht's ihm? Wem? Na, Paul. Ah, es geht. Du weißt ja, er sucht immer noch eine Stelle. Der Ärmste. Ja, aber habt ihr euch nicht neulich erst getroffen? Doch, doch. Vorige Woche haben wir zusammen Tennis gespielt, ja. Ja, das hat er mir erzählt. Aber seitdem, nein. Ich hab mehrmals versucht, ihn anzurufen, gestern und vorgestern, aber er ist nicht rangegangen. Ich hab mir Sorgen gemacht. Warum wolltest du ihn sprechen? Um zu hören, wie es ihm geht. Weißt du, ich fasse es immer noch nicht, auf welche Weise ihn diese Ärsche vor die Tür gesetzt haben. Die Leute haben wirklich keine Moral. Sie heuern dich, sie feuern dich, sie nutzen dich aus. Eine Sauerei, oder? Mhm. Die Leute haben keine Ethik mehr. Ethik ist aus und vorbei. Also mich empört das. Aber er hat mir was von einer Möglichkeit erzählt. Ja, ja, ein schwedisches Unternehmen. Er war gestern wieder bei Ihnen. Und? Das Gespräch ist gut gelaufen. Er wird bald von Ihnen hören. Umso besser. Ich fand ihn neulich etwas düster. Oder? Also ich hoffe, dass er bald wieder was findet. Kannst du nicht über was anderes reden? Warum? Ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich verstehe nicht, warum. Weil wir die ganze Zeit über ihn reden. Das ist doch normal, oder? Er ist einer meiner besten Freunde. Er hat gerade seine Stelle verloren. Also ich habe das Recht, mir um ihn Sorgen zu machen, meinst du nicht? Ja, aber ich bekomme Schuldgefühle, oh, nein. Alice, Alice, bitte. Alles, was du willst, aber keine Schuldgefühle. Ja, ich hasse dieses Gefühl. Du hast alle Gefühle. Die Wahrheit von Florian Zeller. Ich steige dir aufs Dach, schaust du den anderen ab, weil ich so schrecklich eifersüchtig bin. Ich hasse alle Gefühle. Ja. Ich hasse alle Gefühle. Ja. Also du findest, dass ich kein Herz habe, ist es das? Sie findet, dass ich kein Herz habe. Vergiss nicht, ich habe Herzrasen. Na und? Ja, na und? Das beweist sehr wohl, dass ich ein Herz habe. Das beweist gar nicht. Tut mir leid, das beweist, dass ich ein Herz habe. Das beweist sogar, dass es schlägt, dass es viel zu schnell schlägt. Wie lange sehen wir uns schon? Wir beide? Ja. Jetzt 6 Monate, so in dem Dreh. 7 Monate? Zwischen 4 und 8, ungefähr. Und du hast nie ein Schuldgefühl gehabt? Wem gegenüber? Deiner Frau zum Beispiel? Doch. Ein wenig. Sieht nicht danach aus. Weil ich Schuldgefühle eben für was völlig Überflüssiges halte. Da hast du Glück. Alice, bitte, ich muss jetzt wirklich los. Du hast nicht meine Socken gesehen? Nein. Geht's dir nicht gut? Es geht. Nur. Was nur? Nein, nichts. Eigentlich mag ich nicht mehr. Was? Ich mag nicht mehr. Sich so zu treffen zwischen 2 Terminen. Ist dir klar, dass wir noch nie eine einzige Nacht zusammen verbracht haben in 6 Monaten? Ich weiß. Und das fehlt dir nicht? Hm? Das fehlt dir nicht. Doch. Aber anders geht's bei uns nun mal nicht, Alice. Ich sehe nicht ein, warum. Du siehst nicht ein, warum? Nein. Darf ich dich daran erinnern, dass du verheiratet bist? Auch du bist verheiratet. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche? Das ist überhaupt nicht das Gleiche. Also, es tut mir leid, das ist ganz und gar nicht das Gleiche. So? Nein, ganz und gar nicht. Aber wirklich, wirklich ganz und gar nicht. Und wieso ist das nicht das Gleiche? Wir sind beide verheiratet, Michelle. Ja, aber ich, Alice, ich wäre bereit gewesen zu... Zu was? Ja, Das weißt du sehr genau. Wir haben nie darüber geredet. Ich wäre bereit gewesen zu... Was hast du mir nie gesagt, Michelle? Unterschwellig, Alice. Die zwischen den Zeilen. Also wenn du nicht zwischen den Zeilen zu lesen verstehst, ja? Auf jeden Fall mag ich nicht mehr. So kann das mit uns nicht weitergehen. Wir haben keine Wahl, Alice. Du irrst dich, man hat immer eine Wahl. Also, was schlägst du vor? Einmal wegzufahren. Irgendwohin, ein Wochenende. Ah, da sind sie ja. Die Socken. Sie waren unter dem Bett. Was hältst du davon? Wovon? Einmal zusammen wegzufahren. Du möchtest, dass wir ein Wochenende zusammen verbringen? Ja. 2 Tage? Ja. Weißt du, diese Nachmittage, wirklich, ich kann das nicht mehr. Aber wohin? Ich weiß nicht. In ein anderes Hotel? Hier ertrage ich es nicht mehr. Als ich neulich an der Rezeption vorbeiging, schaute mich dieser Typ mit einem Blick an. Das war dieser Typ an der Rezeption. Er schaute mich an, als wäre ich, wie soll ich das sagen, als wäre ich eine Nutte. Ach, nein, das bildest du dir nur ein. Ich schwör's dir. Also wenn das Problem ist, wir können uns hier gut in einem anderen Hotel treffen. Vielleicht müssen wir dann nicht ein Wochenende zusammen wegfahren. Besonders ein Wochenende von 2 Tagen. Das wäre doch ein bisschen verdächtig. Findest du nicht? Gegenüber. Du verstehst nicht. Was? Du verstehst nicht. Ich verstehe sehr gut. Was verstehe ich nicht? Ich möchte nur, dass wir ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Wir sehen uns einmal in der Woche. In einem Hotelzimmer. Wir schlafen miteinander und du verschwindest. Siehst du? Was? Ich rede mit dir und du guckst auf die Uhr. Du denkst nur an das eine Gehen. Aber nein. Aber ja. Ich hab dir gesagt, dass ich spät dran bin, Alice. Sei mir nicht böse, hm? Ich hab diese Sitzung. Und ich? Du bist sehr wichtig. Auch du. Aber nicht so wichtig wie diese Sitzung. Ach, du bist viel wichtiger als diese Sitzung. Nur fängst du nicht in einer halben Stunde an. Ich glaube, es ist besser, wenn wir aufhören, Michelle. Wenn wir aufhören? Du meinst... Uns zu sehen. Ich glaube, es ist besser. Warum sagst du das? Alice... Ich glaube, es ist besser. Ich bin es müde zu lügen. Ich bin dieser Treffen müde. Ich finde, das macht nicht mehr viel Sinn. Was für ein Sinn? Warum denn immer einen Sinn suchen? Wir verbringen ein paar schöne Stunden, oder? Nein. Findest du nicht? Ich sage dir, dass ich nicht mehr mag. Aber... Vielleicht hast du recht. Im Grunde... Ja. Ich glaube... Ja. Also je länger ich darüber nachdenke, umso mehr sage ich mir, dass du recht hast. Ich denke, dass es das Beste wäre. Ja. Du hast recht. Wir sollten einmal ein Wochenende zusammen wegfahren. Irgendwohin. Du hast mich überzeugt. Es ist wahr, wir sehen uns nur um zu... Also immer zwischen 2 Terminen. Wir müssen uns ein bisschen mehr sehen, ein paar Dinge mehr miteinander machen. Also kurz, ich bin einverstanden. Michelle. Was? Hast du nicht verstanden, was ich dir gesagt doch, habe? Doch, aber ich bin nicht einverstanden. Wir sehen uns doch sowieso kaum. Falsch. Der Beweis, was machst du heute Nachmittag? Hm? Arbeitest du? Ab 16 Uhr habe ich Patienten. Warum? Küss mich. Nein, geh zu deiner Sitzung. Welcher Sitzung? Deiner. Wo ist mein Telefon? Was tust du? Ich bitte dich um Verzeihung. Wofür? Ich bin nicht aufmerksam genug zu dir. Du hast vollkommen recht, so zu reagieren. Aber ich will dich nicht verlieren. Schau also in deinen Terminkalender und sag mir einen Tag in der Woche. Um was zu machen? Ich fahre irgendwo hin mit dir. Aber wohin? Ist doch völlig egal. Ist dir klar, dass wir seit 6 Monaten nie eine einzige Nacht zusammen verbracht haben? Ja, das ist mir klar. Und das fehlt dir nicht? Doch. Siehst du? Also, was schlägst du vor? Ach, so ist es ja. Sag mir einen Tag in der Woche. Und falls du heute noch andere Termine hast, mach's wie ich. Sag ab. Hallo? Guillaume, ja, ich bin's. Was machst du da? Ja, sag mal, es tut mir leid, ich habe ein kleines Problem mit dieser Sitzung. Ich weiß, aber ich habe mir so einen kleinen Virus eingefangen. Ich werde nicht kommen können. Nein, du, ich fürchte, ich bin gezwungen, den ganzen Tag im Bett zu bleiben. Frag den Abendwind, wo das Glück beginnt. Aber frage nicht, woran es manchmal zerbricht. Wie war deine Sitzung? Gut gelaufen? Sie war anstrengend. Ich bin völlig erschöpft. Aber sie ist gut gelaufen, ja. Waren das die Klienten aus Bordeaux? Ja. Und? Und nichts. Wir sind noch zu keinem Abschluss gekommen. War Guillaume dabei? Guillaume? Dein Partner. Ja, danke. Noch weiß ich, wer Guillaume ist. War er auch in der Sitzung? Ja, warum? Nur so. Es war nur eine vorbereitende Sitzung. Es wird wahrscheinlich noch eine geben, woanders. Ja. Also eine weitere Sitzung. Nächste Woche. In Bordeaux. Du fährst nach Bordeaux? Ja, wahrscheinlich. Für den Abschluss. Nächste Woche. Vergiss nicht, dass wir am Mittwoch die Vernissage von Isabelle haben. Was? Schon? Du hast mir gesagt, die wäre in 3 Wochen. Michel. Was? Das habe ich nie gesagt. Also, tut mir leid, du hast mir gesagt, die wäre in 3 Wochen. Ja, vielleicht vor 3 Wochen. Am Mittwoch, schon. Ich habe versprochen, dass wir kommen. Also ich kapiere immer noch nicht, warum sich deine Tochter ausgerechnet moderne Kunst in den Kopf gesetzt hat. Vergiss nicht, dass sie auch deine Tochter ist. Wann würdest du fahren müssen? Ja, ich glaube am Donnerstag. Ich werde nachschauen. Und wie war dein Tag? Ich musste heute nicht unterrichten. Ah, nein? Nein, wegen des Streiks. Das Gymnasium war komplett geschlossen. Ich war beim Friseur. Hast du das nicht bemerkt? Was? Ich bin in den Galerien gewesen, nach dem Friseur. Hab ein paar Besorgungen gemacht. Das war wohl dein Streik, was? Ja. Und weißt du, wen ich getroffen habe in den Galerien? Das ist bewundernswert, dieser energische Einsatz für den Arbeitskampf. Weißt du, wen ich getroffen habe? Nein. Guillaume. Guillaume? Deinen Partner. Ja, was, was hatte denn Guillaume in den Galerien zu suchen? Ich habe ihn davor getroffen, auf der Straße. Naja, aus Zufall, er stieg in ein Taxi. So. Ja. Übrigens hat er sich nach dir erkundigt. Er wollte wissen, ob es dir besser geht. Mir? Ja. Was ist denn das für eine Geschichte? Das wollte ich dich gerade fragen. Soll ich eine Flasche Wein aufmachen? Hm? Was meinst du? Ich glaube, ich habe noch einen. Er hat mir erzählt, dass du nicht zu der Sitzung kommen konntest. Wirklich? Ja. Du hast ihm erzählt, dass du krank bist. Das hat er dir erzählt? Guillaume? Dieser verdammte Guillaume. Also Guillaume war ja schon immer ein komischer Typ, das weißt du doch. Michel. Ja, mein Liebling. Warum belügst du mich? Ich? Ja. Warum belügst du mich? Ich belüge dich doch nicht. Du hast Guillaume gesagt, dass du den ganzen Tag im Bett bleiben würdest. Ich würde sehr gerne wissen, mit wem. Du würdest gerne wissen, mit wem? Mhm. Was sagst du da? Sag mal, weißt du, was du da sagst? Merkst du nicht, wie du die Situation verdrehst? Mit wem? So, ist dir eigentlich bewusst, was du mir unterstellst? Also ehrlich, ich bin schockiert, dass du zu Unterstellungen dieser Art fähig bist. Genau. Ich bin schockiert. Nach 20 Jahren Ehe. Sag mal, wofür hältst du mich? Für einen, der ohne einen triftigen Grund eine Sitzung absagt, um sich insgeheim mit einer anderen Frau zu treffen? Ja, denn das unterstellst du mir doch gerade, oder irre ich mich? Ha? Dabei geht's um wichtige Dinge, Laurence. Um Dinge, von denen du nichts verstehst. Dann erkläre sie mir. Was würde das nützen? Du hast dir doch bereits deine Meinung gebildet. Nein. Ja, doch klar, du triffst irgendeinen Typen auf der Straße. Deinen Partner. Ja, Guillaume ist mein Partner, ja, genau. Na und? Ist das ein Problem? Was willst du? Dass ich ihn verleugne? Dass ich so tue, als kenne ich ihn nicht? Dass ich ihn beim Finanzamt anschwärze? Also, Guillaume ist mein Partner, ja? Und egal, was du über ihn denkst, lass dir von mir sagen, dass er das... Er ist ein sehr guter Partner. Ich wüsste nicht, aus welchem Grunde ich mich seinetwegen zu schämen hätte. Bist du fertig? Ja. Hör zu, du bist erwachsen. Ich habe überhaupt nicht die Absicht, dir nachzuspionieren. Aber du musst zugeben, dass es ziemlich schmerzlich für mich ist, herauszufinden, dass du mich belügst. Hast du kein Vertrauen zu mir? Laurence, nach 20-jährigem Zusammenleben so etwas zu hören, das ist hart. Glaub mir, das ist hart. Was hast du heute Nachmittag gemacht? Ich habe Paul besucht. Paul? Ja. Meinen besten Freund. Danke, ich weiß, wer Paul ist. Nur konnte ich Guillaume doch nicht sagen, dass ich die Sitzung verpasse, weil es meinem besten Freund nicht gut geht. Das konnte ich doch nicht. Darum habe ich ihm gesagt, dass ich krank bin. Also es gibt wirklich keinen Grund für Unterstellungen dieser Art. Was hatte er denn? Wer? Paul. Es ging ihm nicht gut. Wirklich nicht. Er hat mich am späten Vormittag angerufen. Er sah erbärmlich aus. Sogar am Telefon. Es ging ihm sehr mies. Also wirklich sehr, sehr mies. Und er wollte reden. Ja, es war ein Notfall. Also habe ich die Sitzung abgesagt und den Nachmittag mit ihm verbracht. Aber was hatte er? Darf ich dich daran erinnern, dass er arbeitslos ist? Ich weiß, ja. Darf ich dich daran erinnern, dass er vor 3 Wochen gefeuert wurde? Von einem Tag auf den anderen? Der Ärmste. Du weißt, ich fasse es immer noch nicht, auf welche Weise ihn diese Ärsche vor die Tür gesetzt haben. Die Leute haben wirklich keine Moral, ja? Es ist schon wahr, die heuern dich, die feuern dich, die nutzen dich aus. Es ist eine Sauerei, oder? Kurz, er hatte einen Anfall von Depressionen. Aber ich dachte, er hätte eine Möglichkeit, ja, um sie... Ja, ein schwedisches Unternehmen. Er hatte gestern ein Gespräch. Und das ist schlecht gelaufen? Nein, das ist gut gelaufen. Naja, sie haben ihm gesagt, dass sie nächste Woche von sich hören lassen würden. Ah, umso besser. Ja. Warum war er dann deprimiert? Was? Es ist... Es kam einiges zusammen. Aber ich möchte lieber nicht ins Detail gehen. Ist es wegen Alice? Was? Ist es wegen Alice? Was? Wieso wegen Alice? Seiner Frau. Ach Quatsch, wie kommst du denn darauf? Ich stelle nur eine Frage, mehr nicht. Ich bitte dich, Laurence. Seine Frau? Kannst du dir vorstellen, seine Frau würde ihn betrügen? Paul betrügen? Gerade jetzt, wo er arbeitslos ist? Und dazu noch mit einem seiner besten Freunde. Was? Hm? Was hast du gesagt? Nichts. Ich will dir damit nur sagen, dass das unmöglich ist bei einer Frau wie Alice. Du weißt, ich fasse es immer noch nicht, auf welche Weise ihn diese Ärsche vor die Tür gesetzt haben. Die Leute haben wirklich keine Moral. Nein, das ist schon wahr. Sie heuern dich, sie feuern dich, sie nutzen dich aus. Seht ihr euch morgen wieder? Wer? Wen? Du, Paul. Ah, nein. Wir wollten Tennis spielen, aber er hat abgesagt. Wir spielen Montag. Aha. Ist was? Nichts. Also, sollte ich jetzt doch die Flasche aufmachen? Der kleine Chablis, der scheint gar nicht so übel. Weißt du, wer vorhin angerufen hat? Wo, bei uns? Ja. Nein, wer? Paul. Was? Ja, heute Nachmittag, während du angeblich mit ihm zusammen warst. Er hat bei uns angerufen. Bei uns? Du meinst... Ja, hier, auf dem Festnetz. Paul ruft nie auf dem Festnetz an. Er hat versucht, dich zu erreichen. Dein Handy war abgestellt, im Büro warst du nicht, also dachte er, du wärst vielleicht hier. Kurz, er hat angerufen. Ja, aber wann? Ich meine, um welche Uhrzeit? War das vor oder nachdem wir uns gesehen haben? Du hast ihn nicht gesehen, Michel. Laurence! Was? Also nicht diese Spielchen mit mir. Genau das, was ich dir sagen wollte. Laurence! Was? Nicht diese Spielchen mit mir. Oh, was für ein Einfallsreichtum. Hast du kein Vertrauen zu mir? Verdrehe nicht die Situation. Ich frage dich, hast du kein Vertrauen zu mir? Sollte ich... Paul hat heute Nachmittag gar nicht anrufen können, weil er mit mir zusammen war. Du warst heute Nachmittag mit Paul zusammen. Du hast deine Sitzung abgesagt, um deinen Nachmittag mit Paul zu verbringen? Ja. Was ist? Findest du das komisch? Findest du das wirklich komisch? Naja, ich wollte nur dein Alibi überprüfen. Du wolltest mein Alibi überprüfen? Ich erzähl dir, was ich heute gemacht habe. Ich erzähl dir, dass mein bester Freund am Rand einer Depression steht. Mein bester Freund, verstehst du? Ein Freund seit 20 Jahren, fast ein Bruder. Ja, und du stellst mir Fallen. Aber Laurence, ich bin dein Mann, du bist meine Frau. Wie kannst du nur so etwas tun? Weil du mir vorhin gesagt hast, dass du zu dieser Sitzung gegangen wärst. Ja, wo ist da der Zusammenhang? Wie kann ich noch Vertrauen zu dir haben, wenn du mich ganz offen belügst? Das war aus Rücksicht. Aus Respekt für Paul. Weil mir Freundschaft etwas bedeutet. Ja, entschuldige, dass ich Prinzipien habe. Das werfe ich dir nicht vor. Was wirfst du mir dann vor? Es mit der Wahrheit nicht so genau genommen zu haben, um nicht das Privatleben meines Freundes publik zu machen? Ich gebe es ja zu. Aber ehrlich, ich sehe nicht, was daran böse sein soll. Wogegen du überall das Böse siehst. Überall. Weißt du, warum ich nicht überall das Böse sehe? Weißt du, warum? Nein. Weil ich dich liebe. Und ich liebe dich nicht. Ist es das? Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, es hat keinen Sinn, sich wegen nichts zu streiten. Was ist? Warum lächelst du? Nichts. Du hast recht. Es macht keinen Sinn. Entschuldige. Ist doch wahr. Ja, du hast recht. Ja. Was hat er denn gesagt? Wer? Na, Paul am Telefon. Du weißt, ich fasse es immer noch nicht, auf welche Weise ihn diese Ärsche vor die Tür gesetzt haben, oder? Ja, das hast du schon 100 Mal gesagt. Ja, eben, weil ich das immer noch nicht fasse. Du weißt, die Leute haben wirklich keine Moral. Nein, das ist schon wahr. Die heuern dich, die... Machst du die Flasche auf? Ja. Ja, ich mache jetzt die Flasche auf. Michel, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, mein Schatz. Liebst du mich immer noch? Was für eine Frage. Natürlich liebe ich dich. Nein, sei ehrlich. Ich liebe dich über alles. Warum schlafen wir dann nicht mehr miteinander? Hä? Warum schlafen wir nicht mehr miteinander? Was redest du da? Ich stelle dir eine Frage, mehr nicht. Aber wir schlafen doch miteinander. Mein Schatz. Nein? Nein. So. Ich habe zu viel Arbeit. Du weißt, ich blick nicht mehr durch. Diese vielen Sitzungen. Ja. Ja, ich sehne mich danach, mal Urlaub zu machen. Bitte. Danke. Du zweifelst an meiner Liebe? Manchmal schon. Ich bitte dich. Zweifle, woran du willst. Aber zweifle nicht an meiner Liebe. Niemals. Versprichst du mir das? Ja. Auf dich, mein Schatz. Auf uns. Schön ist, wenn wir beide uns sehen, doch da ist eine andere, zu der wirst du bald gehen. Denn ich weiß, wenn du hier bist, dass dein Herz schon bei ihr ist. Sie hat das Glück und für mich bleiben Tränen zurück. Du sagst. Und? Was hast du zu ihr gesagt? Meine Frau, ich habe ihr gesagt, dass ich eine Sitzung in Bordeaux habe. In Bordeaux? Ja. Mit Klienten. Und sie glaubt dir? Warum sollte sie mir nicht glauben? Weil das nun wirklich nach einem Vorwand klingt. Also ich könnte sehr gut bei Klienten in Bordeaux sein. Ich verstehe nicht, was da nach... Das klingt ganz und gar nicht nach einem Vorwand. Warum sagst du, dass das nach einem Vorwand klingt? Wenn mein Mann so etwas zu mir sagen würde, natürlich, ehrlich... Natürlich, dein Mann ist arbeitslos. Der kann nicht nach Bordeaux fahren, um Klienten zu besuchen. Warum regst du dich auf? Aber ich reg mich nicht auf. Du sagst, dass die Entschuldigungen, die ich gefunden habe, nach Vorwand klingen, wo ich sehr gut in Bordeaux sein könnte. Bei Klienten. Was hast du denn zu Paul gesagt? Ich bin bei meiner Tante. Du bist bei deiner Tante? Ja. Wohnt denn deine Tante in Bordeaux? Nein, in Chartres. Dann bist du eigentlich in Chartres? Mhm, genau. Ich nehme an, dass du die Nacht über bei ihr bleibst? Ja. Chartres ist eine Stunde von Paris entfernt und da hast du nicht geplant, nach dem Abendessen zurück nach Hause zu fahren? Nein. Sie zieht bald um, verstehst du? Sie hat mich gebeten, mit ihr zusammen ein paar Sachen auszusortieren. Bis wir fertig sind, wird es wahrscheinlich ziemlich spät werden. Raffiniert. Es ist nicht raffiniert. Es klingt nur nicht nach einem Vorwand. Ich könnte sehr gut in Bordeaux sein, bei Klienten. Wie auch immer. Ich bin glücklich, dass wir diese Nacht für uns haben. Ich auch. Du hattest recht. Wir mussten mal irgendwohin zusammen wegfahren. Mhm. Ja. Findest du nicht, dass man den Eindruck hat, als wären wir in unserem Zimmer? Dem in Paris? Findest du? Ein bisschen, oder? Nicht wirklich. Man könnte meinen, es wäre das gleiche Zimmer, finde ich. Stimmt schon, es hat ein Bett. Aber ansonsten... Geh ruhig ran, wenn du willst. Es ist Paul. Aha. Ich gehe nicht ran. Wie du willst. Nein. Keine Nachricht von ihm. Wahrscheinlich ruft er bei deiner Tante an. Glaubst du? Ja, ist schon möglich. Oh, Scheiße, ich hätte rangehen sollen. Oh, besetzt, Mist! Er hat doch nicht die Nummer von deiner Tante? Oder etwa doch? Also hat er die Nummer von deiner Tante. Die steht in dem Büchlein neben dem Telefon. Warum lachst du? Warum lachst du? Weil, also ohne dich kränken zu wollen, also deine Geschichte mit dem Abendessen bei deiner Tante nun wirklich nach einem Vorwand klingt. Das ist meine Frau. Scheiße. Psst. Hallo? Ja. Und wie geht's dir, mein Schatz? Ja? Gut. Und dir? Ich weiß. Wie? Oh, es läuft gut. Ja, also es läuft, ja. Bordeaux ist eine hinreißende Stadt, ist hinreißend. Die Garonne und all das. Ja, ich weiß. Michel! Warte mal, Liebling. Du, ich muss Schluss machen. Ja, Klient. Ich ruf dich morgen an. Ja, ich dich auch. Sehr. Hallo? Ich habe gerade deinen Anruf verpasst. Ja. Ja. Mhm. Was? Oh, es geht dir gut. Der Umzug, der kommt voran. Hm? Du möchtest ihr was sagen? Nein. Sie ist im Moment ein bisschen müde. Du, aber wenn du möchtest, kann ich ihr das sagen. Was? Das willst du ihr selber sagen? Oh nein, das habe ich völlig vergessen. Nein! Du, sie möchte nicht mit dir sprechen. Ich weiß nicht, warum. Was? Was erzählst du da? Liebling, Paul. Na, natürlich bin ich in Chartres. Du glaubst mir nicht? Du spinnst wohl. Ja, ich kann sie dir sehr gut geben. Nein! Das ist Paul. Er möchte dir zum Namenstag gratulieren. Ja, hallo? Sie ist noch nicht 100. Ah, vielen Dank. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wer? Pierrot? Wer ist Pierrot? Dein Mann. Ja, nein. Er ist weggegangen. Er ist tot. Oh, Scheiße. Weggegangen ist er aus unserem Leben viel zu... Ja, du, bleib mal dran. Es wird kompliziert. Hallo? Ja, ich bin's. Du, hör mal, wir haben noch viel zu tun. Lass uns Schluss machen, ja? Ich weiß. Nein, sie ist nicht besonders gut in Form. Nein, du übertreibst. So weit noch nicht. Nein, du bist gemein. Hör auf! Was ist? Nein, du übertreibst, ey. Ich verstehe wirklich nicht, was daran so komisch ist. Oh, liebend gern. Einverstanden. Ich dich auch. Ich küsse dich. Ja. Ja. Bis morgen. Und? Was? Alles in Ordnung? Ja. Was siehst du? Ist doch gut gelaufen. Ich weiß nicht. Doch, es ist gut gelaufen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er plötzlich alles entdecken könnte. Nein. Doch, ganz plötzlich. Gut. Was? Wo waren wir stehen geblieben? Oh, nicht Michelle. Alice, was hast du? Ach, es tut mir weh, ihn so ganz allein in Paris zu wissen. Er hat heute Abend nichts vor? Nein. Er bleibt zu Hause? Ja. Armer Junge. Soll man ihn nochmal anrufen? Ach, darum geht es nicht. Worum dann? Ich hab Schuldgefühle. Na bitte, Alice, jetzt ich du... Ich weiß, aber da ich eben mit ihm telefoniert Komm hab, raus und küss mich. Hab ich jede Menge Schuldgefühle. Das stimmt schon. Ich denke an Paul und habe das Gefühl, in einer ständigen Lüge zu leben. Du belügst ihn nicht, Alice. Du sagst ihm nur nicht die Wahrheit. Und das hat nichts miteinander zu tun. Natürlich belüge ich ihn. Und auch du belügst also, ihn. Ich? Ich belüge ihn? Ja. Du sagst deinem besten Freund nicht die Wahrheit. Vielleicht sollten wir es ihm sagen. Das mit uns. Bist du verrückt? Also man darf ihm nichts sagen, Alice. Auf keinen Fall darf man ihm was sagen. Das wäre wirklich... Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, wenn er erfährt, dass die eigene Frau mit seinem besten Freund schläft. Das ist das Letzte. Das ist mehr als das Letzte. Das würde ihn zerstören. Mich zerstört es, ihn zu belügen. Dich zerstört es, ihn zu belügen? Ja. Also bis jetzt war das noch nie ein Problem für dich. Das ist wahr. Aber jetzt, verstehst du, bringt es mich tief im Innern um. Das ist mir heute klar geworden. Ich habe genug davon, in der Lüge zu leben. Und ich frage mich, ob es für mich nicht ein Bedürfnis ist, ihm die Wahrheit zu sagen. Was ist das Problem, Alice? Gut, einverstanden. Du betrügst deinen Mann. Und du belügst ihn. Aber Alice, das tust du für ihn. Ich meine, dass du ihm nicht die Wahrheit sagst. Für ihn? Ja. Aus Respekt. Um ihn zu schützen. Um ihn zu schonen. Es wäre egoistisch, ihm die Wahrheit zu sagen, nur um dein Gewissen zu erleichtern. Und dazu hast du kein Recht, Alice. Du hast kein Recht. Du wirst alles zerstören. Du wirst mich für naiv halten. Aber manchmal sage ich mir, dass es viel einfacher wäre, wenn sich alle Welt die Wahrheit sagen würde. Das wäre ein Albtraum. Alice, das wäre ein richtiger Albtraum. Wenn die Leute von heute auf morgen aufhören würden, sich zu belügen, gäbe es kein einziges Paar mehr werden. Ja, und in einer gewissen Hinsicht wäre das Ende der Zivilisation. Du verstehst nicht. Ich lebe mit ihm und ich liebe ihn. Selbstverständlich liebst du ihn. Selbstverständlich. Und auch ich liebe ihn. Ich liebe ihn sogar sehr. Vergiss nicht, er ist mein bester Freund. Aber der einzige Liebesbeweis, den man ihm geben kann in der aktuellen Situation, ist, ihn zu belügen. Mag sein. Ja, sicher. Wann siehst du ihn? Montag. Wir sind zum Tennis verabredet. nur so. Alice, versprich mir, ihm nichts zu sagen. Das ist wirklich wichtig. Bitte, Alice, man darf ihm nichts sagen. Versprichst du mir, ihm nichts zu sagen? Alice, versprichst du mir das? Nein. Sonst? Wie geht's? Ach, das fragst du mich schon zum 10. Mal, Michel. So? Pardon. Ja, aber was in meinem Alter? Ja, man wiederholt sich, ja. Auch das hast du mir schon gesagt. Was ist denn heute los mit dir? Hä? Nichts. Ich habe nur kein Gedächtnis mehr. Seit wann? Seit wann war's? Schönes Spiel, auf jeden Fall. Ja, findest du? Ich habe nicht gut gespielt, nee. Oh Mensch, du hast gewonnen. Ja, aber nur, weil du auch nicht gut gespielt hast. Ein wirklich herausragender Spieler warst du noch nie, aber so wie heute. Was willst du, ich werde alt. Übrigens, hast du mir noch gar nicht erzählt, wie dein Gespräch gelaufen ist. Für diese Stelle. Ach, ich weiß nicht. Ich dachte, es wäre gut gelaufen. Wer hat dir das gesagt? Hä? Niemand. Ist es denn schlecht gelaufen? Nein, ist gut gelaufen. Naja, sowas ist ja immer schwer zu beurteilen. Sicher. Aber dein Eindruck war, dass es gut gelaufen ist, ja? Ja, im Grunde ja. Man sollte sich auf seine Eindrücke verlassen. Komisch, dass du das sagst. Dass ich was sage? Dass man sich auf seine Eindrücke verlassen soll. Warum? Weil ich ausgerechnet heute einen komischen Eindruck habe. Ah ja? Welchen? Ich hatte den Eindruck, dass du mich gewinnen lassen wolltest. Im Tennis? Ja. Du warst nicht bei der Sache. So? Ja. Sie haben gesagt, sie rufen mich in ein paar Tagen an. Die Schweden? Ich drück dir alle Daumen. Und dir? Wie geht's dir? Es geht. Viel Arbeit. Verzeihung. Du solltest mal ein paar Tage frei machen. Du scheinst nicht in Form zu sein. Ich? Sagst du das jetzt, weil du mich einmal im Tennis geschlagen hast? Oder? Ich mein's ernst, du arbeitest zu viel. Du solltest mal ein Wochenende frei machen. Auf andere Gedanken kommen. Wegfahren. Irgendwohin. Ja, vielleicht. Aber warst du nicht gerade ein Wochenende weg? Ich? Ja, neulich. Ja, aber das war für die Arbeit. Eben. Siehst du, du arbeitest zu viel. Oh, entschuldige. Oh, das ist Alice. Nur eine Minute, ja. Hallo? Ja, mein Liebling. Nein, ich bin immer noch mit Michelle zusammen. Ja. Wir sind fertig. Nein, ich habe gewonnen. Nur knapp. Einverstanden. Ja, das ist doch gut. Ja, das ist lieb. Ich auch. Ich liebe dich auch. Bis später. Ich habe mich aus Ihrer Praxis angerufen. So? Ja. Geht's ihr gut? Ja, glaub schon. Wie findest du sie im Moment? Hä? Wie findest du sie? Alice? Ja. Du meinst... Meine Frau. Nein, ich meine... In welcher Beziehung? Naja, ist dir nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Nein. Warum? Ich weiß nicht, sie hat sich verändert. Alice? Ja. Das finde ich nicht, im Gegenteil. Ich finde, dass sie sich überhaupt nicht verändert hat. Naja, eigentlich habe ich sie ja in letzter Zeit kaum gesehen. Warum meinst du das? Ach, ich weiß nicht. Und Laurence, wie geht's ihr? Wie läuft's bei euch? Ist gut? Ja, sehr gut. Du weißt, dass ich vor kurzem mit ihr telefoniert habe? Mit Alice? Nee, mit Laurence. Wie das? Naja, ich habe versucht, dich zu erreichen, aber dein Handy war abgestellt und im Büro warst du nicht. Ja? Wann? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, neulich. Und da hast du bei mir zu Hause angerufen? Ja. Und du hast mit Laurence gesprochen? Ja, sie hatte keinen Unterricht wegen des Streiks. So? Ja, schien ihr gut zu gehen, oder? Ja. Also normalerweise rufst du nie bei mir zu Hause an. Ich konnte dich nicht erreichen. Und das war so dringend? Ja und nein. Ich wollte mal mit dir reden. Über Alice. Genau, ja. Sie ist eine außerordentliche Frau, weißt du? Ich weiß. Das weißt du? Ja. Nun, das nehme ich an. Warum meinst du, dass sie sich verändert hat? Naja, es kommt mir vielleicht merkwürdig vor, aber seitdem ich arbeitslos bin, da ist sie fantastisch zu mir. Wie soll ich das erklären? Ich habe den Eindruck, dass sie sich etwas vorwirft. Also irgendwie fühlt sie sich nicht ganz wohl. Sie gibt sich zu viel Mühe, verstehst du? Naja. Also um ganz offen zu sein, ich habe den Eindruck, dass sie mich betrügt. Alice? Ja. Alice sich betrügen? Ja. Aber Paul... Alice! Doch, so bin ich überzeugt. Paul, das bildest du dir ein. Überleg mal, Alice! Nein, ich sag's dir. Ich weiß es, ich hab da keinen Zweifel. Alice, aber das ist ja schrecklich. Nee, das ist banal. Du sagst das mit deiner Gelassenheit. Bewundere dich, wenn mir sowas passieren würde. Also nein, du bist bewundernswert, Sachen so gefasst aufzunehmen. Und weiß man, wer der Arsch ist? Nein. Aber selbstverständlich frage ich mich, wer das ist. Selbstverständlich, ja, das ist selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Der Arsch. Ja, ich glaube, dass ich neulich sogar mit ihm telefoniert habe. Mit wem? Dem Arsch? Ja. Alice ließ mich glauben, dass sie zu ihrer Tante gefahren wäre. Aber dort war sie nicht. Was erzählst du denn da? Natürlich war sie dort. Meinst du nicht, dass du eine kleine Paranoia hast? Nein, ich sag's dir. Ich habe ihre Tante angerufen. Alice war nicht dort. Ach. Also habe ich sie auf ihrem Handy angerufen. Mann. Sie hat mir eine ziemlich groteske Komödie vorgespielt. Und der Kerl, mit dem sie zusammen war, hat angefangen, ihre Tante nachzumachen. Sowas von erbärmlich. So schlecht? Ja, ich sag's dir. Mehr als erbärmlich. Er tat mir richtig leid. Scheiße. Was wirst du jetzt tun? Naja, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit ihr darüber reden soll. Also, wenn ich dir einen Rat geben darf. Rede auf keinen Fall mit ihr darüber. Was? Sag ihr nichts. Du willst sie doch nicht verlieren. Nicht? Also warte ab. Hab Geduld. Sei vorsichtig. Ihr Abenteuer wird sich ganz von alleine erledigen. Und sie wird zurückkommen. Sie wird zurückkommen und du wirst sie vollkommen vergessen, diese Geschichte von... Das verspreche ich dir. Vielleicht. Aber ja, wenn du versuchst, mit ihr darüber zu reden, wird das zwangsläufig zu einer Krise führen. Du willst doch nicht, dass deine Beziehung mit einer Krise endet, ne? Also, sag ihr nichts. Du rätst mir also so zu tun, als wüsste ich nichts. Ja, abzuwarten. Umso mehr, da dir das ja auch schon mal passiert ist, ne? Wieso? Du hast mir erzählt, dass dir das auch schon mal passiert ist. Sie zu betrügen. Verstehst du? Also hätte Alice das damals entdeckt, dann hättet ihr euch getrennt. Vielleicht. Siehst du? Nein, glaub mir, sag ihr nichts. Wahrscheinlich hast du recht. Neulich habe ich mit einem Freund gegessen. Einem alten Studienfreund. Antoine Libéry. Mich richtig gefreut, ihn wiederzusehen. Weil wir, verstehst du, uns mal sehr nahe standen, er und ich. Wir wegen wie die Kletten zusammen. Und dann sieht man sich nach all den Jahren wieder und hat sich nichts mehr zu sagen. So? Ich finde, dass das Allerschlimmste am Altwerden ist, zu sehen, wie sich die Freunde verändern. Wie das? Der Tod beginnt bereits viel früher als der physische Tod. Das habe ich begriffen, als ich nach dem Essen ging. Man sieht seine Freunde viel früher sterben, als sie wirklich sterben. Man erkennt ihre Stimme, ihr Gesicht, ihre Mienen. Aber im Innern sind sie nicht mehr der gleiche Mensch. Es gibt also im Leben zwangsläufig den Augenblick, in dem man allein ist. Ohne Freund. Warum erzählst du mir das? Nur so. Weil du mein Freund bist. Mein allerbester Freund. Wenn dieses Lied erklingt, dann bin ich längst gegangen. Wenn dieses Lied erklingt, wer weiß, wo ich dann bin. Ja. Ja. Und seit wann haben Sie die Beschwerden? Tragen Sie schon eine Brille? Ja, vielleicht sollte man das überprüfen. Moment, vorschlagen könnte ich Alice, Ihnen... Ich muss mit dir reden. Was machst du denn hier? Ja? Ja, ja, ich verstehe. Nein, Dienstag kann ich nicht, leider. Wenn Sie dagegen, Moment, am Donnerstag Zeit Alice, hätten. Am Vormittag hätte ich noch eine Möglichkeit, ja? Zwischen 10 und 11. Alice, bitte, es ist ein Notfall. Hören Sie, das Einfachste ist, ich gebe Ihnen meine Sekretärin und Sie machen das mit ihr aus, ja? Bis Donnerstag, auf Wiederhören. Du kommst einfach so in meine Praxis? Das ist ein Notfall. Ich weiß, dass dein Wartezimmer voll ist, das weiß und ich. Und ich bin schon viel zu spät. Ja, ja, aber ich muss 2 Minuten mit dir reden. 2 Minuten, ja? Was ist los? Hast du mit Paul geredet? Über was? Und was glaubst du? Warum stellst du mir diese Frage? Ich war bis eben mit ihm zusammen beim Tennis. Er weiß es. Was? Er weiß es. Wie kommst du darauf? Andeutungen. Ich weiß, dass er es weiß. Michelle? Was? Ich möchte nicht, dass du so einfach in meine Praxis kommst. Wenn du mich sprechen musst, hinterlasse mir eine Nachricht. Wir machen einen Termin aus. Aber nicht so. Nicht an meinem Arbeitsplatz. Das geht nicht. Ich muss es wissen. Was hat er angedeutet? Nichts. Er hat gesagt, du wärst so, ja, achtsam, so behutsam, so... Ja, und? Ja, seine genauen Worte weiß ich nicht mehr, aber es klang, als macht er mir einen Vorwurf. Dir? Ja, er hat zu mir gesagt, dass er den Eindruck hätte, du würdest ihn betrügen. Das hat er dir gesagt? Ja. Anscheinend hat er dich doch beim Tennis geschlagen. Hm? Wo ist der Zusammenhang? Ich dachte, du bist besser als er. Ja, ich bin besser als er, aber das hat damit doch nichts zu tun. Alice, hast du verstanden, was ich dir gesagt habe? Er weiß es, Alice. Er weiß alles. Komm, Michelle, komm, leg dich mal dahin und entspann dich. Ich habe keine Lust, mich hinzulegen. Wie kann ich mich entspannen? Er hat alles entdeckt. Er hat nichts entdeckt. Aber ja, er hat alles entdeckt. Wir müssen reden, Alice. Was meinst du, was wir gerade tun? Unter diesen Umständen können wir uns nicht mehr sehen. Er hat mir gesagt, dass er mit meiner Frau telefoniert hat. Stell dir mal vor, er hat bei mir angerufen. Zu Hause. Meine Frau, also das geht nicht mehr so. Nein. Verstehst du? Ja. Es ist zu gefährlich. Es wäre vernünftiger, wenn... Nein, warte. Lass es mich so sagen. Ich glaube, wir sollten Schluss machen. Du sagst nichts? Was soll ich sagen? Die Wahrheit. Welche Wahrheit? Ich will wissen, ob du ihm von uns erzählt hast. Was würde das ändern? Was das ändern würde? Alles. Ich dachte, dass dich die Wahrheit nicht interessiert. Alice, hast du es ihm gesagt? Hast du ihm gesagt, dass du ihn betrügst? Ja. Ich wusste es. Ich konnte nicht anders. Du hattest mir versprochen, ihm nichts zu sagen. Ich konnte ihn nicht mehr belügen, Michelle. Das ging nicht mehr. Ist dir klar, was du getan hast? Als ich neulich zurück nach Hause kam, da hat er mich angesehen. Er hat genau gewusst, dass ich nicht bei meiner Tante war. Er wusste es. Ich konnte seinen Blick nicht länger aushalten. Ich habe geweint und ihm alles gesagt, das war's. Was hast du ihm gesagt? Ich meine, du hast ihm nicht gesagt, dass es mit mir war, Wir haben die halbe Nacht geredet, ich war ihm zumindest eine Erklärung schuldig. Glaubst du nicht? Ja, wie du meinst, aber hast du ihm gesagt, dass es mit mir war? Ja, selbstverständlich. Willst du damit sagen, dass er es weiß? Dass er, als wir vorhin Tennis gespielt haben... Ja. Und er hat so getan, als ob nichts wäre. Und er wusste es. Wir haben Tennis gespielt, wir haben zusammen gelacht, wir haben uns in aller Ruhe unterhalten über... Wie echte Freunde. Und er hat es gewusst. Dieser Dreckskerl. Und er behauptet, er wäre mein bester Freund. Michelle. Im Grunde kann man keinem Menschen vertrauen, nicht einmal seinem besten Freund. Glaubst du nicht, dass du ein wenig die Rollen vertauschst? Und was hat er gesagt? Über mich? Was hat er gesagt? Nur, dass er es seit langem wusste. Was? Er hat gesagt, dass er das seit Monaten wusste und dass er nun erleichtert ist, weil ich ihm endlich die Wahrheit sage. Er hat es seit Monaten gewusst? Das hat er gesagt. Dass ich mit dir schlafe? Ja, er hat es von Anfang an gewusst. Aber das ist doch nicht möglich. Also, Alice... Doch. Er hat es von Anfang an gewusst und er hat nichts zu mir gesagt. Monatelang hat er so getan, als ob. Monatelang, willst du sagen, hat er mich verarscht. Dieser scheiß Dreckskerl. Wie konnte er mir das antun? Mir. Wie konnte er? Aber woher hat er es gewusst? Woher hat er es gewusst? Ich meine, woher hat er es gewusst? Ich habe ihn nicht gefragt. Ihr habt die ganze Nacht geredet. Du hast mir gesagt, dass ihr die ganze Nacht geredet habt. Ja. Und du hast nicht daran gedacht, ihn zu fragen, wie er alles entdeckt hat? Nein. Worüber habt ihr dann geredet? Über uns? Ich meine, über ihn und mich? Über unsere Vergangenheit? Über unsere Zukunft? Wir waren uns seit langem nicht mehr so nah, verstehst du? Glaubst du, dass er darüber mit Laurence gesprochen hat? Er hat sie doch angerufen. Zu Hause. Denkst du, dass er mit ihr darüber gesprochen hat? Warum hätte er mit deiner Frau darüber sprechen sollen? Ich weiß es nicht, um sich zu rächen. Ach, das ist nicht sein Stil. Wie auch immer, ich muss zu ihm. Was? Wir müssen uns aussprechen. Wo ist er, zu Hause? Ja. Ich muss zu ihm. Jetzt? Du, ich halte das für keine gute Idee, Michelle. Warum? Ich kann nicht so tun, als ob nichts wäre. Doch, gerade. Genau das solltest du tun. Dinge wie diese erledigen sich ganz von allein. Einfach so, in aller Stille. Aber das geht nicht, Alice. Mach die Augen auf. Wir kommen um eine Aussprache nicht herum, er und ich. Ist dir das nicht klar? Seit 6 Monaten belügt er mich. 6 Monate belügt er seinen besten Freund. Michelle. Warum wäre das keine gute Idee? Ich kann dir nicht sagen, warum. Aber glaube mir, Michelle, glaube mir. Das ist keine gute Idee. So wie diese Nacht werden noch viele sein. Ich hab dich den ganzen Tag über angerufen, 100.000 Mal. Du warst unerreichbar. Ich war spazieren, ich hatte mein Handy vergessen. So? Ja, bei den Tuilerien. Es war ein wunderbares Licht. Siehst du das? Es ist genau die Art von Dingen, die ich vorher nicht gesehen habe. Vor was? Bevor ich arbeitslos wurde, ich habe die ganze Zeit immer nur gearbeitet und irgendwie habe ich dabei viele Dinge verpasst. Natürlich. Immer den Job im Auge. Ich kann dir nicht erklären, warum, aber seitdem ich arbeitslos bin, fühle ich mich viel besser. Ich fühle mich leichter. So? Ja, ich hatte zu nichts Zeit. Es gibt eine Unmenge von Dingen, die ich nicht gesehen habe. Ich war wie blind, verstehst du? Verstehst du? Ja. Aber nun habe ich die Augen aufgemacht. Ich sehe die Dinge, die um mich herum sind. Die Leute, die Bäume, die Fassaden der Häuser. Darum wollte ich mit dir reden. So? Ja, deswegen bin ich vorbeigekommen. Seit mindestens 2 Stunden laufe ich unten herum. Ich wusste ja nicht, dass du spazieren gehst. Ah, nein? Nein, ich bin vorbeigekommen, weil ich mit dir reden wollte. Hättest du was zu trinken? Was möchtest du? Das Stärkste, was du hast. Ein Whisky? Prima. Mit Eis? Hä? Nein, einfach so, ohne alles. Und deine Spaziergänge, machst du die immer in den Tuilerien? Nein. Kommt drauf an. Warum? Nur so. Der ist gut, dieser Whisky. Was ist das für einer? Das ist Whisky, ein ganz gewöhnlicher. So, der ist gut. Also? Was gibt's Neues seit heute Morgen? Hä? Vergiss nicht, dass wir heute Morgen zusammen Tennis gespielt haben. Ja, ich weiß. Ja, es ist etwas geschehen. Und darüber wollte ich mit dir reden. Wie soll ich es dir sagen? Davor war ich ja mehr für Wodka. Also wenn ich sage, dass ich davor mehr für Wodka war, dann sage ich nicht, dass ich nur Wodka getrunken habe. Aber ich hatte nie die Angewohnheit, als Aperitif beispielsweise einen Whisky. Ah, nein. Nein, ich weiß auch nicht warum. Mein Vater nahm jeden Tag einen kleinen Whisky. Das war praktisch das Erste, was er tat, wenn er abends nach Hause kam. Bloß, dass er Eiswürfel nahm. Dein Vater? Ja, er liebte den Whisky mit Eiswürfeln. Darüber wolltest du mit mir reden? Nein. Na, das habe ich mir gedacht. Also, ich war vorhin bei Alice in ihrer Praxis. So? Ja. Und bei dir, gibt's was Neues von deinem Vater? Nicht seitdem er tot ist. Ah ja, stimmt. Entschuldige, armer Kerl. Ja, nun, ich hab sie in ihrer Praxis aufgesucht. Alice, wir haben geredet und sie hat mir gesagt, dass ihr auch geredet habt, neulich nachts. Und da hab ich mir gedacht, dass wir auch reden sollten, dass wir über all das reden, worüber ihr geredet habt. Könntest du dich etwas klarer ausdrücken? Nun gut, über das seit einiger Zeit, sie hat mir gesagt, dass du es weißt. Dass ich was weiß? Über Alice und mich, Paul. Du weißt es doch. Hä? Paul. Was meinst du mit über Alice und mich? Wovon redest du? Von nichts. Alice hat mir gesagt, dass du es weißt. Dass ich was weiß? Hä? Du weißt es nicht? Du weißt es nicht? Doch. Du weißt es? Ja, die ganze Zeit schon. Und ich dachte schon, ich hätte eine Dummheit. Ich weiß es von Anfang an. Ja, genau das hat sie mir gesagt. Sie hat mir gesagt, dass du von Anfang an alles gewusst hast. Ja. Und ich verstehe nicht, warum du nicht mit mir darüber gesprochen hast. Was hätte ich dir denn sagen sollen? Aber ich bin dein Freund, verdammte Scheiße. Wenn man sich einem Freund nicht mehr anvertrauen kann, warum hast du nichts zu mir gesagt? Naja, eigentlich wäre es an dir gewesen, mit mir darüber zu reden, findest du nicht? Hör zu. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Aber du musst wissen, wie sehr ich an dir hänge. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Wie die Dinge geschehen kommen. Plötzlich erscheint mir das vollkommen absurd. Und ich bin entsetzlich wütend auf mich. Noch ein Whisky? Weißt du, ich hatte Alice gesagt, sie sollte dir nichts sagen. Aber sie hat nicht auf mich gehört. Sie glaubt, es ist immer besser, die Wahrheit zu sagen. Ich habe alles getan, wirklich alles, damit sie dich weiter belügt. Das musst du mir glauben. Ich glaube dir. Ja, ich habe wirklich alles getan. Aber irgendwie ist es doch besser so, findest du nicht? Hä? Ich weiß nicht. Nun, Ich wollte dir sagen, dass wir aufhören werden, uns zu sehen. Ich meine, Alice und ich. Und ich hoffe, dass es uns trotz allem gelingen wird, Freunde zu bleiben. Ich meine, du und ich. Ich hoffe das sehr. Würdest du mich nicht mehr sehen wollen, das würde ich gut verstehen, aber es wird mich entsetzlich treffen. Das war's, was ich dir sagen wollte. Ist das alles? Nein. Du bist wahrscheinlich entsetzlich wütend auf mich. Aber ich bin genauso wütend auf dich. Du? Ja. Dass du nichts gesagt hast. Weder deine Frau noch deinem Freund. Ich habe mit Alice darüber gesprochen. Als ich kapiert habe, dass ihr etwas miteinander habt, habe ich mit Alice gesprochen. Letzte Nacht? Nein. Vor 6 Monaten. Was? Alice hat mir gesagt, dass ihr das Gespräch letzte Nacht... Nein, wir haben darüber vor 6 Monaten gesprochen. Und seitdem, glaube ich, haben wir das Thema nicht mehr erwähnt. Ich verstehe nicht. Bist du sicher? Ja. Irrst du dich nicht in den Daten? Nein. Wie hast du es entdeckt? Was? Wie hast du es entdeckt, dass ich vor 6 Monaten... Ist das so wichtig? Ich will es wissen. Willst du das wirklich? Ja. Es war deine Frau. Bitte? Deine Frau hat es mir gesagt. Meine Frau hat dir was gesagt? Dass du mit meiner schläfst. Machst du Witze? Nein. Willst du damit sagen, dass sie auf dem Laufenden ist? Ja. Sie ist auf dem Laufenden? Ja, von Anfang an. Willst du damit sagen, dass sie, auch sie, mir seit 6 Monaten etwas vormacht? Diese Schlampe! Was? Was für eine Schlampe! Ist dir klar, auf welchem Niveau diese Frau manipuliert? Warum hat sie nichts zu mir gesagt? Warum? Frag sie. Nach 20 Jahren Ehe an so einen Punkt zu kommen. Zu entdecken, dass deine Frau dich belügt, dich manipuliert, dich behandelt wie einen... Was für ein Verrat. Vielleicht hatte sie Gründe, dir nichts zu sagen. Und du? Warum hast du nichts zu mir gesagt, du Arsch? Dazu dachte ich, hatte ich nicht das Recht. Und dazu dachtest du, hattest du nicht das Recht? Nein. Und wenn ich dir auf die Fresse haue, denkst du dann, du hättest dazu das Recht? Warum regst du dich so auf? Ich habe mit deiner Frau geschlafen, verdammt nochmal. Ich weiß. Und du sagst zu mir, dass du dachtest, du hattest dazu nicht das Recht. Ich dachte, du würdest es aus Rache tun. Was? Was? Wieso aus Rache? Aus welchem Grund Rache? Naja, ich begreife nichts von dem, was du mir sagst. Ich dachte, du hättest es bemerkt. Ich hätte was bemerkt. Oh Mann, nichts. Doch. Nichts. Paul. Ich hätte was bemerkt. Das zwischen Laurence und mir. Bitte? Du hattest eine Affäre mit Laurence. Paul, du hattest eine Affäre mit meiner Frau? Ja. Was? Aber seit wann? Ist das so wichtig? Seit wann? Seit August. Im letzten Jahr? Ja. Im vorletzten. Willst du mir damit sagen, dass du... mit meiner Frau geschlafen hast? Ja. Mit der Frau deines besten Freundes? Ja. Du Dreckskerl, du. Wie kannst du noch in den Spiegel gucken? Mit der Frau von deinem besten Freund, an deinem besten Freund, Pauli? Ich finde dich zum Kotzen. Vergiss nicht, dass du dir erlaubt hast, mit meiner Frau zu schlafen. Verdreh nicht die Situation, du Scheißkerl. Warum regst du dich so auf? Warum ich mich so aufrege? Du fragst mich, warum ich mich so aufrege. Ja, stimmt, warum reg ich mich eigentlich auf? Mein bester Freund schläft seit Monaten hinter meinem Rücken mit meiner Frau. Das ist kein Grund, sich aufzuregen. Du willst wissen, warum ich mich so aufrege? Weil mich dein Verhalten anekelt. Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, wie meine Frau mit einem Typ wie dir schlafen konnte. Sieh dich doch mal an, du. Dazu arbeitslos. Damals war ich noch Finanzdirektor. Mach es bitte nicht noch schlimmer, du. Mach es nicht noch schlimmer. Und Alice? Hast du es ihr gesagt? Hast du ihr gesagt, dass du mit meiner Frau schläfst? Selbstverständlich. Selbstverständlich? Als ich erfahren habe, dass du mit meiner schläfst, hatten wir eine lange Diskussion. Die ganze Nacht. Das habe ich dir gerade gesagt. Wir haben uns die Wahrheit gesagt. Aber wann? Habe ich dir gesagt, vor 6 Monaten, so in dem Dreh. Also hat sie es gewusst. Auch sie hat gewusst, dass du mit meiner Frau schläfst. Ja. Also wenn ich das richtig verstehe, war ich der Einzige, der nicht auf dem Laufenden war. Stimmt's? In gewissem Sinne ja. Komm, nimm noch ein Glas. Ich warne dich, wenn du mir noch ein Glas einschenkst, dann schmeiß ich's dir in die Fresse. Michelle. Verdammt. Michelle. Und Alice? Warum hat sie mir nichts gesagt? Ich habe mir das ausgeredet. Du? Ja. Sie wollte dir alles beichten. Aber du hast doch die ganze Zeit gesagt, dass man auf keinen Fall die Wahrheit sagen darf. Mit einem Wort, ihr habt mich allen Ernstes für einen Idioten gehalten. Alle drei. Nein, hey, Michelle, im Gegenteil. Im Gegenteil. Aus Liebe zu dir haben wir dir nichts gesagt. Naja, bemühe dich nicht, ich kenne das Lied. Also wenn ich daran denke, dass ich noch heute Morgen, um deine Moral zu stärken, mit Absicht beim Tennis verloren habe. Mir wird ganz schlecht. Mann, dabei bin ich es, der seit anderthalb Jahren mit Absicht verliert. Was? Was hast du da gesagt? Nix. Doch. Was hast du da gesagt? Ich habe gesagt, dass ich es bin, der seit anderthalb Jahren mit Absicht verliert. Ist das dein Ernst? Paul, ist das dein Ernst? Was willst du damit sagen? Dass du besser Tennis spielst als ich? Willst du das damit sagen? Ich glaube, wir beide haben uns nichts mehr zu sagen. Siehst du sie immer noch? Wen? Meine Frau. Eigentlich möchte ich nur wissen, was ihr mir für ein Stück vorspielt. Ob das eine Komödie ist oder eine Tragödie. Naja. Das weiß man bei Frauen nie. Siehst du sie immer noch? Nun ist... Es gibt da was, das du wissen solltest. Die Liebe geht, sie geht schnell, viel zu schnell vorbei. Laurence? Laurence? Wo bist du? Ist niemand da? Laurence? Warum schreist du so? Warum ich schreie? Du fragst, warum ich schreie? Ja, ich war im Ankleidezimmer. Ich habe dich nicht gehört. Ach, darf man wissen, was du im Ankleidezimmer gemacht hast? Ich habe mich umgezogen. Was hast du denn? Du gehst aus? Ja. Mit wem? Willst du das wirklich wissen? Ich weiß es bereits. Warum fragst du mich dann? Um es von dir zu hören. Ich gehe mit dir aus. Mit mir? Wir sind heute Abend bei den Bessons eingeladen. Hast du das vergessen? Heute Abend? Bist du sicher? Ja, wir müssen in einer halben Stunde gehen. Nein, ich werde nicht gehen. Ich will hierbleiben. Ich habe mit dir zu reden. Michelle, man kann nicht alles in allerletzter Minute absagen. Doch, das kann man, wenn es wichtig ist. Was ist denn so wichtig? Ich habe heute etwas erfahren. Etwas Wichtiges. Was denn? Etwas von... Von Paul. Ich komme gerade von ihm. Eben jetzt. So? Ja. Weißt du, was er behauptet? Nein. Du wirst lachen. Sag es mir. Er behauptet, dass er mich seit anderthalb Jahren mit Absicht gewinnen lässt. Im Tennis. Paul. Ja. Um genau zu sein, seit August. Nicht den in diesem Jahr, nein, dem vom vorigen Jahr. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Ja, darauf komme ich ja gleich. Also ich bin vorhin zu ihm gegangen und wir haben ein paar Gläschen getrunken. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich war bei ihm, wir haben geredet. Und plötzlich verkündet er mir das. Was? Er, verkündet mir, dass er mich seitdem immer gewinnen lässt. Stellt im Ernst all meine Siege in Frage, alle, ohne Ausnahme. Kannst du das glauben? Ihr spielt doch nicht, um zu gewinnen, oder? So, wie kann ich einem Freund vertrauen, der zugibt, mich schon so lange zu belügen? Ich weiß alles, Laurence. Du weißt alles? Ja. Worüber? Was glaubst du? Keine Ahnung. Ich komme gerade von Paul. Er hat mir alles gesagt. Wovon redest du, Michel? Ich hab dir vertraut, Laurence. Könntest du dich etwas klarer ausdrücken? Ich sag dir doch, dass ich es weiß. Dass ich alles weiß. Du machst weiter mit dieser schäbigen kleinen Rolle, die du mir seit anderthalb Jahren vorspielst. Anderthalb Jahre, du 18 Monate. Du hast zu viel getrunken, das Michel. Das hat aber nichts zu tun. Wieso greifst du mich dann so an, ohne Grund? Ohne Grund? Ohne Grund, Laurence? Du betrügst mich seit anderthalb Jahren. Ich? Ja, du. Nie und nimmer. Siehst du, sie leugnet es weiter. Natürlich leugne ich. Er hat mir alles gesagt, sag ich dir. Wer? Paul? Paul hat dir gesagt, dass ich dich betrüge? Ja. Und rate mal, mit wem? Keine Ahnung. Aber das würde ich zu gerne wissen. Mit meinem besten Freund. Mit Paul? Genau. Michel. Ja, am Anfang war mir auch zum Lachen zumute. Aber das ist dummes Zeug, Michel. Da bin ich ganz deiner Meinung, das ist dummes Zeug. Dumm und grausam. Wie konntest du mir das antun? Mein bester Freund. Paul hat dir das gesagt. Er hat dir gesagt, dass ich seit einem Jahr mit ihm schlafe. Seit anderthalb Jahren. Unsinn. Du machst weiter. Ich sage dir, dass das nicht stimmt. Hör mal, mein Lieber, du bist völlig daneben. Was sollte ich mit Paul anfangen? Ich fand ihn immer sehr sympathisch, aber im Ernst. Wenn ich dich geheiratet habe, dann doch nicht, um so einen wie Paul zum Geliebten zu nehmen. Was soll das heißen? Das ist doch klar, oder? Du bist viel attraktiver als er. Du bist viel intelligenter als er. Du hast viel mehr Humor als er. Ich spiele viel besser Tennis als er. Ja, und vor allem liebe ich dich. Um das zu glauben, musst du wirklich zu viel getrunken haben. Ihr ekelt mich alle an mit euren Lügen. Bin ich der einzig Ehrliche? Bin ich der Einzige, der nicht den ganzen Tag lang lügt? Du belügst mich. Paul belügt mich. Alice belügt mich. Was hat denn Alice damit zu tun? Ich war gerade bei Paul. Es gibt keine Geheimnisse mehr zwischen uns. Wir haben uns ausgesprochen. Über meine Beziehung zu Alice und auch über eure. Deine Beziehung zu Alice? Also bitte hör auf, mich zu belügen. Was für eine Beziehung? Ja, Beziehung. Das ist ein bisschen übertrieben. Was für eine Beziehung? Hast du nicht gerade gesagt, dass du eine Affäre mit Alice hast? Jetzt tu nicht so, als ob du das nicht wüsstest. Du hast eine Affäre mit Alice? Das weißt du doch. Du selbst hast es Paul gesagt. Und seit wann gibt es diese Beziehung? Nur kurz, 6 Monate. 6 Monate? Nicht mal. Das findest du kurz? Mit eurer verglichen, ja. Das ist 3-mal weniger als 1,5 Jahre. Warum sagst du mir das? Warum sagst du mir das? Einfach so, so mitten ins Gesicht. Von Anfang an tust du so, als ob nichts wäre. Das bringt mich um. Mir vorzustellen, dass du die ganze Zeit so tust, als ob... Wie kann ich dir da noch vertrauen? Ist dir klar, was du gerade tust? Ja. Ich bin gerade dabei, ganz offen mit dir zu reden. Ich bin gerade dabei, dich zu bitten, mich nicht länger zu belügen. Aber du verstehst nichts. Ich? Ich verstehe nichts? Nichts. Was verstehe ich nicht? Vergiss es. Doch, los. Sag's mir. Ich hatte nie eine Affäre mit Paul. Nie. Wenn er dir so etwas erzählt hat, dann nur um... Ja? Ich weiß es nicht, weil er dachte, dass du so blöd wärst, mir daraufhin freiwillig deine Affäre mit Alice zu beichten. Hä? Aus Rache. Glaubst du tatsächlich, dass Paul so intrigant ist? Ja. Vergiss nicht, wir sprechen von meinem besten Freund. Oh, Michel, du bist wirklich zu blöd. Was? Das ist grotesk. Ich hatte nie eine Affäre mit Paul, nie. Es fällt mir schwer, dir zu glauben. Das ist die Wahrheit. Aber Paul hat mir gesagt... Er hat dich angelogen. Was hast du? Was ich habe? Mein Mann verkündet mir, dass er seit 6 Monaten eine Geliebte hat. Abgesehen davon ist alles bestens. Auch du hast... Nein, ich nicht. Du willst sagen, dass... Jetzt begreife ich von euren Geschichten gar nichts mehr. Wenn du mich nur ein bisschen lieben würdest, nur ein bisschen Rücksicht nehmen würdest, dann hättest du alles getan, damit ich es nicht erfahre. Ja, du hättest alles getan, um mich zu schützen. Wovon redest du? Von deiner Affäre mit Alice. Welche Affäre? Ich hatte nie eine Affäre mit Alice. Das hast du mir aber eben gesagt. Ja, das war ein Bild. Eine Metapher, das war... Michel, hör auf. Liebst du sie? Aber nein. Du hast sie nicht einmal geliebt? Nein. Also warum? Ich weiß es nicht. Seit Monaten belügst du mich. Du belügst deinen besten Freund. Du belügst alle. Heute sage ich die Wahrheit. Aber nicht freiwillig. Und genau das werfe ich dir vor. Ich bin nicht naiv. Ich weiß sehr wohl, dass man von niemandem erwarten darf, 20 Jahre lang treu zu sein. Aber wenigstens darf man von ihm verlangen, dass er diskret bleibt. Ich würde dir so etwas nie antun. Du würdest mich belügen? Selbstverständlich. Ich dachte, dass du es wüsstest. Und darum war ich nicht besonders behutsam. Verzeihung. Wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe. Du machst es dir zu einfach. Ja, aber es ist wahr. Ich meine, ich bin hier. Bei dir. Du bist hier. Wir lieben uns. Und das schon seit 20 Jahren. Das ist doch schließlich was. Ich verspreche dir, dass ich dich ab heute besser belügen werde. Ich werde dich dann belügen, wenn es sein muss. Das versprichst du mir? Ja. Und als Gegenleistung verspreche ich dir, dich zu belügen. Danke. Keine Ursache. Wo hast du sie getroffen? Alice, wie habt ihr es gemacht? Ist das von Bedeutung? Sag's mir. Du willst, dass wir uns die ganze Wahrheit sagen? Ja, die ganze Wahrheit. Aha. Also, wie habt ihr es gemacht? Ja, wir haben uns mal getroffen. In Hotels. Aber selten, sehr selten. In Hotels? In den Hotelbars. Ja, wir haben Tee getrunken, wir haben uns die Zeit vertrieben. Und das hat Paul entdeckt? Ja. Und nein, ich meine, viel zu entdecken gab's da ja nicht, weißt du. Ich meine, es war ja keine Affäre im klassischen Sinn. Man hat sich so ein- oder zweimal getroffen, mehr nicht. Du hast mir gesagt, es hätte 6 Monate gedauert. Aber nein, es hat vor 6 Monaten angefangen. Es war aber dann ganz schnell wieder vorbei. Ich sag's dir, wir haben kaum einen Kuss. Trefft ihr euch immer noch? Nein. Natürlich nicht. Es ist vorbei, ich sag's dir. Wie auch immer. Paul geht wahrscheinlich nach Schweden. Was? Ja. Was sagst du da? Das hat er mir vorhin erzählt. Er hat heute eine Antwort bekommen und bietet ihm dort eine Position an. Aber ich dachte, es ging bei seinem Vorstellungsgespräch um eine Position in Paris. Ja, am Anfang ja, aber am Ende haben sie ihm die angeboten, die Position eines Finanzdirektors in Stockholm. Und? Nimmt er an? Er hat mir gesagt, ja. Bist du sicher? Er hat es mir gerade gesagt. Ich denke, dass Alice mit ihm gehen wird. Ich werde sie nicht mehr sehen. Ich erzähle dir das, um dich zu beruhigen. Wir hatten eh beschlossen, uns nicht mehr zu sehen. Das hatten wir schon länger beschlossen. Es ging nicht. Ich weiß nicht, wie die anderen Männer das machen, aber ich... Also das übersteigt meine Kräfte. Ich schaffe es nicht, mich zu teilen. Hörst du mir zu? Ich kann nicht falsch spielen. Hä? Woran denkst du? An nichts. Ich denke an nichts. Liebst du mich? Weinst du? Liebst du mich? Mehr denn je. Ich mache mir schreckliche Vorwürfe, weißt du. Wenn du wüsstest, mein Schatz, wie sehr ich mir vorwerfe, dir so viel Kummer zu machen. Ich bitte dich, sei nicht traurig. Hm? Jetzt, wo wir uns alles gesagt haben, jetzt, wo wir uns die ganze Wahrheit gesagt haben, wie schmerzhaft die auch immer ist, werden wir darüber hinwegkommen. So, falls du mir verzeihst. Das alles wird nicht ohne Nutzen gewesen sein, das verspreche ich dir. Ab jetzt wird alles wieder gut. Ja. Die Dinge werden wieder so werden, wie sie waren. Mein Schatz, auf einer gesunden Basis. Ohne Lügen. Ohne Lüge. Ja. Oh, oh, wie gut ist ein Tag mit dir allein. Die Wahrheit. Von Florian Zeller. Aus dem Französischen von Annette und Paul Becker. Die Rollen und ihre Darsteller: Michelle Simon Rühhag, Alice Ulrike C. Charre, Laurence Leslie Malton, Paul Felix Göser. Technische Realisation: Gerd Ulrich Poggensee und Birgit Gall. Regieassistenz: Ilka Bartels. Hörspielbearbeitung und Regie: Sven Stricker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2012. Diesen Weg geht keiner allein. Oh, oh, wie gut. Dramaturgie und Redaktion: Susanne Hoffmann.